Wenn ihr diese Musik hört, dann wisst ihr, es ist Conningcast-Zeit. Heute mit einem neuen Moderator, wie ihr hört. Philipp ist leider nicht da. Ansonsten ist zum Glück Manuel da, der mich da unterstützt heute. Zu Diensten, Sir! Genau. Perfekte Motivation. Eigentlich wollten wir noch Sarah und Nadel mitmachen, aber die haben jetzt kurz vorher abgesagt. Genau. Wer nicht da ist, hat Pech gehabt. Wir mussten notgedrungen noch die Themen von den beiden auf uns aufteilen. War gar nicht einfach. Auf jeden Fall, wir haben heute ein ganz spannendes Thema, die Episode 345. Das 2-Stunden-Special in Japan und ja, das nehmen wir uns heute mal zu zweit vor und versuchen euch da nochmal den Überblick über die Handlung zu geben. Wenn man so jede Woche immer die neuesten Episoden und so schaut, dann bleibt vielleicht die alten Handlungen mal ein bisschen liegen und vergisst vielleicht ein paar Handlungsstränge und da frischen wir heute mal das ein oder andere mal auf. Naja, zuerst kommen mal die News für heute. Ja. Wenn ihr den Cast hört, dann ist die Episode 573 in Japan schon erschienen. In der Episode 573 geht's um den Fall mit Heiji. Ja, das hätte Sarah gefreut, aber wenn sie nicht da ist, kannst du es nicht erzählen. Da geht's um Heiji und Kasua. Kasua versucht ihren Glücksbringer wiederzufinden. Also, und den Fall sind wir ja schon letzte Woche durchgegangen im Conning Cast. Und da möchte ich jetzt nicht nochmal näher drauf eingehen, auf jeden Fall ist eigentlich ganz gut. Einfach den letzten Cast nochmal anhören. Genau. Und nachdem die nächste Episode, nächste Woche, das ist die 574, die dann hoffentlich kommt, das ist dann auf jeden Fall nochmal das mit Heiji und Kasua, also da nicht gleich einen neuen Fall erwarten oder sowas, dass die Gothic Lolita oder ein Filler drankommt, sondern da wird dann immer noch diese Handlung mit Heiji und Kasua weitergeführt. Ja, und dann irgendwann... Keine Filler! Ja, wir freuen uns schon mal auf jeden Fall auf, würde ich sagen, das Special um Kapitel 700. Das müsste ja bald dann mal kommen. Dann, nächste News. Kapitel 734 ist in Japan erschienen. Leider noch keine Übersetzung dazu. Auf jeden Fall, was wir schon mal in Erfahrung gebracht haben. Heiji ist dabei und das freut vielleicht den einen oder anderen. Wie viel Kapitel es hat und wie es weitergeht, wissen wir auch noch nicht und wie die Handlung aussieht. Auf jeden Fall, im nächsten Kapitel ist dann immer noch Heiji dabei. Wäre ja auch komisch, wenn es bloß ein Kapitelfall wäre, aber geht auf jeden Fall weiter mit Heiji. Ja. Dann gehen wir mal zum Hauptteil über. Ja, jetzt nehmen wir uns mal diese Episode 345 vor oder auch den Band 42, den ich neben mir hab. Ja. Ich auch. Genau, wir sind perfekt, haben das komplette Material dabei, alles was wir brauchen. Und auf dem Bild, ja, da ist ein Schiff und Conan, der eine Bandage von sich abnimmt. Das ist dann später noch von Bedeutung, wenn wir uns den Fall nähern. Ja, ich fange dann mal einfach an. Ich fange dann mal zwischen dem Unterschied von Anime und Manga an, im Vorhinein, weil ich doch gerade gemerkt habe, dass der Manga ein bisschen ausführlicher im Vorhinein ist. Und im Anime da eben ein bisschen was fehlt anscheinend. Also wenn man die Episode zuvor das Ende anschaut, da sieht, also da geht's um einen Fall und da ist Jody eben vor Ort und dran, Conan und so. Jody schläft dann eben einen Moment zu Hause ein, wahrscheinlich angetrunken leicht. Und Ran sieht bei Jody zu Hause dann eben Bilder von Conan, Ran und Shinichi. Und das hat halt eben so ausgeschaut, als würde sie Conan beobachten und das hat Ran also nicht so gefallen und das wird dann nochmal wichtig in der Episode 345. Ja, dann fangen wir mal mit dem eigentlichen Geschehen an. am Anfang von der Episode sieht man dann Wermut einen einen Brief schreiben, schreibt sie an einen Computer, mein lieber Kon Edogawa. Und Wermut tut man dadurch identifizieren an ihren Haaren, die irgendwie so gräulich sind, auf jeden Fall so hell sind irgendwie. Und daran, dass er raucht und Alkohol trinkt, der wahrscheinlich Wermut ist, was zumindest jeder Fan daraus schließt, sofort. Und dadurch weiß man halt, Wermut ist es und schreibt einen Brief an Konnet Edogawa. Diese Szene, wo Wermut den Brief schreibt, der ist aber im Manga nicht vorhanden. Ja, ist ein guter Hinweis. Auf jeden Fall dann als nächstes, was auch noch Spannung erzeugen soll im Anime, Shuichi steigt in ein Auto ein, zündet sich eine Zigarette an und schaut auf ein Bild, wo Ei drauf ist. Ja. Und da man noch nicht weiß, ja, wer Wermut ist, wer weiß man schon in dem Stand, aber nicht wer Shuichi ist und was er macht, ist das natürlich ein gewisser Spannungspunkt und ja, der Auftakt einer spannenden Episode. Ja, dann kommt das Intro. Also sie, genau, was ich voll gut finde in der Episode 345 übrigens. Ich finde voll gut, dass die Anfangsmelodie. Dann bekommt Kokoro einen Brief, der von Wermut ist. Und die wissen natürlich nicht, wer das ist. Auf jeden Fall, es geht um eine Halloween-Party, die etwas außerhalb der Saison stattfindet, also nicht an Halloween. Auf jeden Fall, die war etwas düster geschrieben und ja, dann stand noch drin an den inkompetenten Detektiv Kokoro Mori. Ja, zuerst hat er sich gedacht, naja, das geht er nicht hin, was das für idiotisch ist, aber irgendwie geht er dann doch hin. Ran möchte nicht hin, aber Sonoko geht hin in Begleitung von Kokoro Mori. Also, gehen auf dieses Geisterschiff. Ja, Ran macht sich dann irgendwie ein bisschen Sorgen um den Brief und ruft dann bei Professor Agasa an. Und ja, hat er dann von dem Brief erzählt und er wollte dann Professor gesagt, er soll nachschauen, ob bei Shinichi auch einer drin ist, weil er will bestimmt Bescheid wissen. Und zu dem Zeitpunkt weiß er schon, dass Shinichi einen bekommen hat, aber sagt es ihr nicht, auf Anweisung von Conan. Und ja, und Ran möchte noch, dass Conan nichts davon erfährt, von dieser Halloween-Party, weil der Brief eben ziemlich düster ist und anscheinend Mord passieren soll, aber Conan soll dann nicht mit rein verwickelt werden in das Ganze, weil eben Ran an dem Moment daran gedacht hat, an diese Szene in Episode 344 hat sie eben an die Bilder, also hat eben die Bilder in Episode 344 gedacht, die Jodie da hatte, und dann gedacht, Jodie könnte irgendwie böse sein und das ist vielleicht gar nicht so gut, wenn der Conan mitgeht oder da sich wieder in Gefahr begibt. Ja. Nach dem Ganzen erfährt man dann, dass der Brief, der an Shinichi adressiert war, innen drin mit mein lieber Konin Edogawa anfängt. Und das ist erstmal ein Riesenschock, also es bedeutet, die Identität ist aufgeflogen. Es weiß jemand mehr, wer Konin, dass Konin Shinichi ist und Shinichi Konin ist. Also das ist gar eine ganz ernste Lage und da bleibt ihm eigentlich nichts anderes übrig, als den Kampf einzugehen und vielleicht aufs Geisterschiff zu gehen. Also auf jeden Fall muss er handeln, weil es kann einfach nicht sein, dass da jemand davon weiß. Und Ai findet den Plan gar nicht gut, wird dann von Conan betäubt, weil Conan möchte natürlich sein eigenes Ding durchziehen und seinen eigenen Plan verfolgen und ja. Und ja, wie kann jemand herausfinden, dass Conan Shinichi Conan ist? Dazu geht Shinichi, also Conan erst einmal zu seinem Haus, Shinichis Haus, und schaut nach dem Stromzähler und da beim oder Wasserzähler, was weiß ich, und hat dann bemerkt, dass es ein Stückchen weitergegangen ist, dieser Zähler, und schließt daraus, dass sich jemand im Haus befindet, geht dann ins Haus rein, durchsucht ein bisschen und schaut sich ein bisschen um, wird überrascht von einer Person mit einer Pistole und dann springt der Anime schon wieder weiter zur Zu der Szene, in der Sanoko und Kokoro dann aufs Schiff gehen. Ja, und das macht jetzt Manuel. Ja, ich mach den Fall auf dem Schiff eben, dieser Mordfall, der schon angekündigt war in diesem Brief. Ich halte mich damit bei, aber relativ kurz, da das nicht viel zu der Haupthandlung beiträgt. Also es geht darum, dass auf diesem Schiff diese Halloween-Party nur für alle sollen verkleidet kommen und so. Es wird von einem bekannten Filmhersteller betrieben, der dabei Statisten für seine berühmte Filmreihe sucht, die mit den besten Verkleidungen und die ihre Rolle am besten spielen. Und diese sollen später ein Mörderspiel aufdecken, also eigentlich nur ein Schauspiel. Allerdings wird das dann grausame Wirklichkeit. Es wird nämlich wirklich jemand ermordet. Und zwar der Schiffskapitän, eben dieser Filmemacher. Und man erfährt eben, dass auch Shinichi Kudo angeblich an Bord ist. Und die Angestellten, vor allem die Frauen, sind ganz hin und weg. Wie immer bei Shinichi. Und ja, alle versuchen eben, diesen Mordfall aufzudecken. Und decken dabei auch nach und nach die ursprünglich gelegten Hinweise für das Mörderspiel. Und ja, der Captain wurde eben erschossen mit einer Armbrust. Und das muss ich nochmal kurz sagen, die Mitglieder dieser, oder die Teilnehmer dieser Tour, wurden alle in Teams eingeteilt, mit Hilfe von Tarotkarten, also diesen Hellseherkarten da. Und wurden eben in Teams eingeteilt, die später zusammenarbeiten sollten. Und eben auf dem Pfeil, mit dem er erschossen wurde, ist eben eine dieser Tarotkarten aufgeschmissen, zwar aus dem Team, in dem auch Kororor ist. Und ja, viel will ich auf den Fall jetzt nicht mehr eingehen, sondern später gibt es dann noch eine spektakuläre Szene, in dem Shinichi plötzlich, also Shinichi war als Mumie verkleidet, oder beziehungsweise als unsichtbaren Bandagen. Ich würde sagen, das machen wir später, das ist schon ein bisschen Spoiler, weil jetzt geht's dann parallel, wird die Handlung immer weitergeführt zwischen dem, was auf dem Schiff passiert und was noch zu Hause bei Ai passiert, die betäubt wurde, also das überschneidet sich jetzt ein bisschen. Und ja, es wechselt immer ab und zu. Ja, ich würde sagen, dann da mache jetzt ich mal weiter. Und dann, okay, viel Spaß. Sag ich, wenn es zu dieser Szene kommt, dann stupse ich dich an und sag das. Und du machst dann auf jeden Fall weiter. Und die Auflösung macht dann eben eine ganz besondere Person auf dem Schiff. Auf jeden Fall, ja, Ai ist betäubt bei Professor Agasa zu Hause. Auf einmal ruft bei Professor Agasa zu Hause Dr. Reide an. Ai geht ans Telefon und hat ziemlich starke Erkältung. Und Dr. Reide sagt dann eben, dass er sich ziemlich Sorgen macht, dass die Erkältung schon lange nicht abgeklungen ist. Und dass sie vielleicht mal ins Krankenhaus zur Untersuchung deswegen geht. Und Dr. Reide regelt es dann mit Professor Agasa und sowas schon und macht das alles total hilfsbereit und freundlich eben. Geht er darauf ein. Auf jeden Fall dann. Ai willigt ein und ja, ein paar Minuten später, also im Manga gleich später, Anime gleich danach, klingelt dann Jody an der Tür und sagt, Mr. Araide verspätet sich doch noch ein bisschen. Und ja. Und Ai soll doch bitte mitkommen. Ai ist ziemlich erschrocken, dass Jody da ist, und weil sie hat immer noch ein bisschen Angst vor Jody und weiß nicht, wen sie jetzt angehört, ob sie der Organisation angehört oder was sie überhaupt macht. Und Jody nimmt sie dann zum Krankenhaus mit, ne? Und ja, Jody fährt mit Ai weg. Dann fährt hinter Jody Dr. Reiter her, die fahren dann alle ein bisschen durch die Stadt, bis sie zu irgendeinem Hafen kommen. Ja, dann sind sie im Hafen und dann begegnen. Und dann irgendwann halten sie beide an. Jody steigt aus, Mr. Reide steigt aus, Dr. Reide steigt aus. Und ja, und dann begrüßen sie sich. Dr. Reide sagt, ja, hallo, wieso haben sie Ei dabei? Die wollte doch ich mitnehmen und sowas. Ja, auf jeden Fall dann. Also enttarnt Jody, dass Dr. Reide in echt Wermut ist, die zur Organisation gehört und auch schon auf diesem Stand der Handlung schon mal ein paar Mal aufgetaucht ist. Also die enttarnt Dr. Reide als verkleidetes Organisationsmitglied. Und dann wird sieht man kurz die Geschichte, wieso Jody die Organisation jagt, ja, weil eines Tages hat Wermut die Eltern den Vater zumindest, von Jody getötet. Da sieht man nochmal die Geschichte, wieso Jody die Organisation jagt. Also weil Wermut die Eltern getötet hat von Jody und ja, würde ich sagen, macht an dieser Stelle, dass jetzt dann zu einem Kampf kommt, zu diesem Konflikt kommt, macht an dieser Stelle dann Manuel weiter. Ja. Das ist eben so der Kern der ganzen Episode 345-Band 42. Nämlich, man erfährt eben, Jody ist zum FBI gegangen, um die Rolle ihres Vaters zu übernehmen, nämlich die Organisation zu jagen. Und ja, Jody enttarnt auch, dass Tomoaki Araide gar nicht tot ist, wie Wermut gedacht hatte, sondern das FBI den Tod Dr. Araide nur vorgetäuscht hat und er sicher woanders untergebracht ist. Und ja, es geht eben darum, dass Wermut will Jody erschießen, da sie eigentlich wollte sie sie ja schon mit dem Feuer im Haus schon damals als kleines Mädchen töten, doch zum Glück ist Jody aus dem Haus gegangen. Und als Wermut sie erschießen will, schießt Jody ihr eben die Pistole aus der Hand und fragt sie eben, warum sie denn nicht altert. Und eröffnet ihr halt eben auch, dass sie den berühmten Spruch "A secret makes a woman woman" eben von ihr hat und eben auch so auf Chris Wynyard gekommen ist und auch herausgefunden hat, dass Chris Wynyard und Sharon Wynyard eben ein und dieselbe Person sind. Und dann ruft Jody plötzlich, dass ihre Kollegen Wermut verhaften sollen. Doch niemand kommt und verhaftet sie. Stattdessen wird Jody angeschossen. Wie sich herausstellt, von Calvados, eben auch ein Organisationsmitglied, der als Scharfschütze auf einem nebenstehenden Gebäude oder nee, auf irgendwelchen Kisten lauert und sie eben angeschossen hat in die Seite. Und ja, Jody lehnt dann an ihrem Auto und erfährt, dass Wermut schon einmal in dem Hafen war und in Verkleidung als Jody und die FBI-Agenten weggeschickt hat. Ja, und dann will Wermut Jody eben erneut erschießen, doch dann zischt plötzlich aus dem Autoinneren, wo immer noch Ei sitzt, ein Fußball und knallt eben Wermut die Pistole aus der Hand und Ai reißt sich eben die Maske vom Gesicht und es kommt heraus, es ist Conan. Ja, und als dieser Fußball aus dem Auto gekickt ist, haben wir dann auch noch Shinichi seine Bandagen ablegen sehen. Ja, hat dann seine Verkleidung abgelegt und dann auf einmal, wer war unter dieser Verkleidung? Oh, da war Heiji drunter. Also, wer hätte das gedacht? Also Heiji und wenn der Fußball aus dem Auto fliegt, wer ist es dann? Ja, Conan natürlich. Also dieser Moment hat dann auch noch ziemlich erstaunend gesorgt bei dem Ganzen. Nicht nur beim Leuten auf dem Schiff, sondern auch bei Wermut. Ja, dann magst du weiter, Manuel. Ja, dann kommt eben Ai angerannt. Und plötzlich, als Conan Wermut eigentlich mit seiner Uhr bedroht. Und Conan ist in dem Moment eben so abgelenkt, dass Wermut einfach seinen Arm packt und ihn mit seiner eigenen Pistole abschießt, also mit der Uhr. Und dann will sie Ai erschießen. Doch dann kommt plötzlich Ran aus dem Kofferraum von Jody gerannt und stürzt sich auf Ai und will sie beschützen unbedingt. Und während Jody und oder während Wermut sie eben anschreit, wird sie von Jody angeschossen, die sich in Sicherheit gebracht hat. Und dann hört eben Wermut ein lautes Klicken und denkt, Calvados kommt mit seiner geliebten Remington, einer Schrotflinte, um Jody zu erschießen. Doch dann kommt plötzlich Shuichi Akai, der offenbar Calvados überfallen hat und ihm die Beine gebrochen hat, was auch immer. Und er schießt sie dann mit der Schrotflinte ab. Jody denkt, er hätte sie erschossen, aber sie hatte eine kugelsichere Weste an. Und dann schnappt Wermut sich einfach Conan, setzt sich in das Auto, fährt weg und schießt auf das andere Auto, um es zum Explodieren zu bringen. Ja, dann fahren sie eben in den Wald und dann kommt eben die berühmte Szene, wie sie eine SMS vom oder eine E-Mail vom Boss erhält und eben auch zurückschreibt. Und eben dadurch hört eben Conan diese Tastengeräusche. Und sie fühlt an seiner Jacke, dass er irgendwas unter der Jacke versteckt hat, reißt eben seine Jacke auf, nennt eben EKG-Elektroden, also zum Messen von Herzfrequenzen, hat er eben auf dem Bauch und vor allem auf dem Herzen. Dann will sie einfach den Stecker vom Aufnahmegerät ziehen und dann ist Conan aufgewacht und erzählt ihr, wenn sie den Stecker zieht, dann meldet das Gerät einen Herzstillstand und schickt die Tonaufnahme an Professor Agasa. Und dann tut Wermut so, als würde sie ihm die komplette Nummer geben. Dann drückt sie ihm auf ihr Handy und es strömt Betäubungsgas aus. Und sie schließt mit ihm, während sie langsam einschlafen, eine Wette sozusagen ab. Wenn sie zuerst aufwacht, will sie ihn umbringen. Und wenn er zuerst aufwacht, bringt sie ihn zum Boss. Aber Professor Agasa rettet ihn eben aus dem Auto. Und Wermut flieht, hat die Aufnahme zerstört und wird eben von Jin abgeholt. Und ja. Und ja, dann zum Ausgang des Ganzen. Jody ist eben schwer verletzt, weil sie ja angeschossen wurde. Das hast du doch schon gemacht, das schneide ich doch dann einfach rein, das passt schon. Ja, und ist im Krankenhaus. Und ja, Wermut wurde halt eben abgeholt, das habe ich auch schon gesagt. Und Ran und Sonoko besuchen sie im Krankenhaus und erfahren eben und sind ganz überrascht, dass sie eine FBI-Agentin ist. Und ja, wollten sich eben nur davon überzeugen, dass es ihr gut geht. Dann kommt noch James Black, um sich mit ihr zu unterhalten, vor allem über Ai, der eben von Jody ein Zeugenschutzprogramm angeboten wurde. Ja, und das war eigentlich die komplette Handlung. Wir hätten es abgehakt. Jupp. Ja, das ist eigentlich eine der wichtigsten, nee, ich finde sogar die wichtigste, also da, wo am meisten passiert ist, in der ganzen Detektiv-Conan-Serie und auch die spannendste. Und was ich auch so finde, so die beste, mir gefällt dieser Fall am allerbesten von allem. Ich finde es am spannendsten, es ist am interessantesten. Und wenn du dir die Handlung danach anguckst, du kommst kaum aus ohne das. Ja, also jeder Conan-Fan muss diese Folge oder den Band eben gelesen haben. Also einfach nur. Da reichen auch unsere Inhaltsangaben nicht, denn die waren ja etwas dürftig. Naja. Aber es sollte ja schnell gehen. Ja, dann sind wir schon fertig mit unserem Hauptthema für heute. Und dann gehen wir jetzt ins Outro und sagen schon mal Tschüss zu den regulären zu den Zuhörern, die das, sich das nicht mit anhören wollen, weil wir jetzt mit dem Thema durch sind. So, dann Musik. tschüss. Ja, da sind wir jetzt, haben wir uns ja ein ganzes schweres Thema vorgenommen und dann haben wir die Verstärkung von Sarah, Nadel, Michaela nicht bekommen, die eigentlich mitmachen wollten. Und Philipp ist Und heute nicht einfach da. abgesagt haben. Philipp ist heute nicht da, also es war eigentlich ziemlich chaotisch bei uns schon. Hatten voll die Probleme, aber ich finde trotzdem haben wir jetzt Und hier nochmal planmäßig. Grüße vom Concast-Team nach London zu Philipp. Genau. Also ich finde, dafür hat es relativ gut geklappt heute. Also dafür, dass das so chaotisch Ja. war am Anfang, also haben wir schon Ja, bin ich relativ auch gut der Bescheid Meinung. gewusst. Ja, dann wollte ich noch was anwerfen, ja. Noch ein Thema fürs Outro hätte ich noch ein kleines. Ja, ich hatte noch ein kleines Thema. Da wäre jetzt Nadel und Sarah wären da voll hinter mir gestanden bei dieser Meinung. Manuel nicht, der da andere Meinung. Wir haben nämlich am Japan-Tag, der ist am 29. Mai in Düsseldorf, haben wir nämlich einen Conncast geplant und da ging nämlich die Diskussion gestern heiß her, wer wollen wir einen Livestream haben, wollen wir vielleicht sogar mit Webcam das Ganze machen, dass wir live vom Japan-Tag mit Ja, Webcam. war mein Vorschlag. Ein Live-Videocast vom Japan-Tag eben. Ja, Live-Übertragung, was eben alles los war und alles. Also ich finde, war ja, also ich finde, das wäre eine coole Idee. Ja, und ob dann, also, ob das eben live sein soll oder nicht live sein soll, ob da eben wirklich ein Video dabei ist oder nicht, und alles Mögliche, die Diskussion ging heiß her gestern, und jetzt dumme vielleicht mal ein bisschen die Argumente zusammenfassen, also jeder tut jetzt seine Meinung dann mal ausführlich kundtun, ich fang mal an. Also, weil ich habe jetzt einfach mal gesagt, am Japan-Tag sind so viele Leute, und wir wollen vielleicht uns ein bisschen mehr den Japan-Tag anschauen, als dann noch 2 Stunden für den Conncast beschäftigt zu sein. Und Naja, 2 Stunden. ja, gleich kommst du. Also und so viel, da ist so viel los dort und so viel Lärm und ja, und ob da überhaupt ein freies Plätzchen für uns sein wird, ne? Weil es kommen ja über 1 Million Besucher zum Japan-Tag. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen komisch. Und wir sind ja auch nicht nur 5, 6 Leute dort, sondern da kommen, wollen ja ziemlich, wenn ich weiß nicht, 7, 8 Leute kommen, glaube ich, sogar zu unserem Treffen am. Zehn. Oder 10 oder mehr, glaube ich, oder 10. Ja, kann auch sein. Also, Sagen wir mal 10. da, und mit denen dann einen Conncast zu organisieren und die alle von den Webcam zu pflanzen, wahrscheinlich mein Notebook dann alle zocken, das ist dann schon ein bisschen Naja, es krass. müssen ja nicht alle mitmachen, nur wer will, vielleicht ein paar aus dem Concast-Team, vielleicht ein, zwei Leute, die noch nie beim Concast dabei waren, aber dann mal teilnehmen können, weil sie eben auf dem Japantag sind. Also ich finde das extrem cool. Ja, also meine Meinung habe ich jetzt schon gesagt. Also ich finde es dann ein bisschen chaotisch und ich würde es dabei belassen, dass wir ein paar coole Bilder vielleicht machen und die eventuell reinstellen, öffentlich machen und dann halt vielleicht einen normalen Conncast machen oder vielleicht sogar einen kleinen Livecast noch dazu. Das und dann haben wir, dann hält sich der Aufwand in Grenzen und vielleicht das Chaos auch in Grenzen. Naja, jetzt sag's mal, was du meinst. Ja, grundlegend, was ich meine, habe ich schon gesagt. Eben. Viel habe ich nicht mehr zu sagen. Ich finde es halt extrem interessant, so Video und eben ein Live-Videocast mal zu organisieren. Und vor allem auch vom Japan-Tag wäre vielleicht extrem interessant als so ein geschnittenes Video oder sogar nur Fotos. Das ist vielleicht auch nicht ganz so informativ. Also so ein Video finde ich schon cool. Und wenn sich da nur zwei, drei Leute mit beschäftigen oder so, das fände ich ganz cool. Und du hast eben gesagt, ein Livecast, vielleicht, das ist ja fast genauso. Da müssten wir auch ein freies Plätzchen finden und so. Wäre so fast genau derselbe Aufwand. Also ich finde ein Für das, extrem Dommer, Für das hätte ich aber so ein SingStar-Mikrofon, das könnte man dann immer so cool rumgeben und das dann immer durchreichen, quasi, dass immer einer das Mikro hat und dann halt das sagt zum Beispiel Thema, ja, also wir haben, ich habe jetzt im Jahr, von den Japan doch bis jetzt toll und bla bla bla, ne? Und Ja, das das wäre, können wir glaube auch ich, im leicht zu Videocast organisieren. machen. Braucht man bloß irgendwie einen Tisch oder Freistück, kleines Stückchen Wiese und müssten. Aber ich finde es halt vom Organisieren fände ich es einfacher. Naja, also das mit dem Mikrofon, das kann man auch beim Videocast machen. Das sähe auch noch extrem, denk mal, extrem cool aus, so wie so eine kleine Interviewrunde, die dann immer das weitergibt. Also ich finde, das wäre kein Problem. Wenn wir das Notebook in einem kleinen Abstand positionieren, passen wir auch alle aufs Bild. Ja. Und dann ist die Frage, ob natürlich das Internet reicht dann, ob dann die UMTS-Verbindung, die mobile Internetverbindung, die es heutzutage da möglich macht, überall ins Internet quasi zu gehen, schnell, ob das reicht, einen Videocast zu machen, weil ich glaube, das ist schon ziemlich anspruchsvoll, aber das macht natürlich nur die Praxis, das kann man mal ausprobieren und sowas. Und ich denke mal, dann ergibt sich das Ganze schon. Also ihr merkt schon, Argumente für und gegen gibt's. Wir sind heißen Diskussionen und vielleicht Wir entscheiden wir können uns. ja mal einen Probe-Livecast mit einer Person irgendwie machen, die das irgendwie aus der Innenstadt heraus oder irgendwo heraus testet. Ein anderer versucht das im Internet zu sehen, ob da irgendwas hängt oder Ja. so. Also da kann man noch viel machen und noch viel diskutieren und ja, ich denke mal, die nächsten. Also zwei Casts sind, glaube ich, bloß noch bis dahin. Nee, nur noch einer. Nur noch das nächste Mal haben wir und dann ist schon Japan-Tag, Leute. Ist gar nicht mehr weit, Das geht also. schnell und ich habe mir erst heute meine Tickets geholt. Oh. Wie viel haben das denn gekostet, die Tickets? Also ich fahre ja mit meiner Mutter hin und für meine Mutter und mich zusammen Hin- und Rückfahrt 60 Euro oder 58. Also hast du das 29 € Angebot noch bekommen, quasi? Ja. Weil, ich habe mir jetzt Für gedacht, Hin- und Rückfahrt eben. Aber ich ja, fand, das ist nicht wie schlecht bis nach 29 Düsseldorf. Euro für Hin- und Rückfahrt, wie ging dann das? Ich habe keine Ahnung. Wir haben das einfach im Internet mit diesem Online-Ticket gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ist scheißegal, wir haben 58 Euro jetzt bezahlt bis Düsseldorf, das geht. 98. Und, naja, ist ja nicht. Ist ja jetzt egal. Darum soll es uns ja auch gar nicht gehen. Ich habe mir jetzt gedacht, wissen wir jetzt dazu ganz, wie genau der Preis auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt gedacht, ich buche vielleicht relativ frühzeitig und das habe ich auch gemacht mit Wolf und Eva. Und ja, und dass mit mir halt vielleicht noch einen Preis bekommen und vielleicht überhaupt noch Tickets dafür bekommen für die Fahrt und das nicht schon irgendwie ausgebucht ist oder sowas. Also, das haben wir uns jetzt so gedacht. Weil Japan-Tag, vielleicht wollen da ein paar Leute mehr hin und dann sind die Züge gestopft Hast voll. du überhaupt Plätze reserviert? Ich nicht. Wir haben Plätze reserviert, also wir haben gleich zu dritt, damit wir nebeneinander hocken. Ich glaube sogar zu fährt jetzt mit Schnulli und. Schnulli fährt eine andere Linie. Ach so. Irgendwie. Okay, Aber bist du ich kann mich hier aktueller? zu euch setzen. Ab Frankfurt ich hab's so gelegt, dass ich ab Frankfurt mit euch fahre. So. Ja, dann schauen wir mal, vielleicht ist ein Platz neben uns frei, vielleicht hock mal, stell ich einfach mal Tasche auf den Platz drauf und tu so, als wäre reserviert. kann man alles machen. Ja, dann auf jeden Fall freuen wir uns schon. Nächste Woche sagen wir halt dann vielleicht schon, kündigen wir vielleicht schon an, was wir da machen an dem Tag und fragen wir noch die anderen, was die meinen. Philipp, möchte ich da Wird noch eine erwähnen? umfangreiche Diskussion geben. Ich Ja, sehe es schon. Oh. wird noch sehr lange gehen und ja, dann erfahrt ihr frühzeitig, wo es dann also beim übernächsten Contentcast, was ihr da machen und für alle, die zu Hause bleiben und nicht am Japan-Tag sind, ist es auf jeden Fall ein Must-Have, dann den Contentcast anzusehen oder anzuhören, je nachdem, wie es dann ist. Was ihr Also. natürlich auch machen könnt, ist das Feuerwerk. Okay, das ist nur das Feuerwerk, aber das Feuerwerk wird live im WDR übertragen. Könnt ihr Ja, einfach ich habe gucken. übrigens mit meinen Eltern eine neue Digicam gekauft. Also, wenn wir Bilder machen oder wie kleine Videos machen, die waren dann hochqualitativ. war übrigens günstig, für 80 € so eine kleine handliche bei diesem Fluss bestellt. Cool. Echt gut? Ich fand's echt toll, ja. Und auch nicht so wie bei meiner, bei unserer alten. Unsere alte hat wahrscheinlich um die 200 gekostet. Das war schon jahrelang her, als wir die hatten, ne? Und die hab, da mussten wir extra Akkubatterien und sowas dazu kaufen und die ist halt ziemlich groß gewesen. Und jetzt, wenn ich mir denke, so eine kleine handliche passt locker in die Hosentasche rein, ne? Vielleicht so ein bisschen größer wie mein aktuelles Handy. Akku dabei, Speicherkarte, ne, die habe ich mit dazu gekauft, aber auf jeden Fall ziemlich handlich das Ding. Also ich denke mal, die nehme ich am Japan-Tag auf jeden Fall mit. Also bin ich gut ausgerüstet. Ja, dann können wir ja zum Beispiel auf concast.de so eine kleine Rubrik reinmachen. Der Japan-Tag in Düsseldorf, User-Treffen Nummer 2. Und dann stellen wir dann machen wir da eine Bildergalerie und Videos, denke ich, und vielleicht den Livecast. Ja. Wenn der denn durchgesetzt wird. Hoffentlich. Naja, da auf jeden Fall, also wir freuen uns schon alle riesig drauf, also User-Treffen, ne? Letztes war, was ja übrigens auch schon, vielleicht weiß es noch nicht jeder Zuhörer, letztes Jahr war übrigens auch schon das User-Treffen, war geringe Anwesenheit, also war anscheinend auch nicht so gut durchdacht, also es waren vielleicht 3-4 Leute, die dort waren, aber dieses Jahr ist es ja richtig. Diesmal deutlich besser durchdacht. Das ist das erste richtige User-Treffen, sage ich jetzt mal einfach. Und Philipp kann mir nicht widersprechen, da er nicht da ist. Dazu habe ich auch schon, einen Umfrage-Thread-Thema im Forum eröffnet. Ein Vorschlag fürs User-Treffen 3 im September auf der Konichi in Kassel ist eben auch die Davon größte. Weiß ich noch gar nicht. Habe ich ins Forum gemacht, so ein Abstimmungs-. Ich will hin. Ich würde hingehen. Ja, ich gehe da auch hin. Vor allem, weil ich Party treffen will. Nein, aber es ist eben die größte Anime- und Manga-Messe-Treffen im deutschsprachigen Raum. Findet eben an irgendeinem Wochenende Ende September in Kassel statt. Und ich fände es ganz cool. Es eignet sich auch sehr gut für ein User-Treffen. Ist zwar jetzt nicht mehr ganz so lange hin, aber ich denke, von der Organisation her würde das schon passen. Und ja, ihr könnt ja mal im Forum gucken, ist im Spam-Forum, woanders, oder im Unterhaltungsforum, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, könnt ihr abstimmen. Also das schaue ich mir auf jeden Fall mal an und ich bin auf jeden Fall dafür. Habe ich auch mal einen Link zur offiziellen Konichi-Seite reingestellt. Ja, also ich finde, es wäre sehr interessant. Aber das ist auch wieder ein anderes Diskussionsthema. Ja, so, also ich habe ja auch schon von der Konichi gehört, vor allem auf diese, also auf dieser Seite Animax habe ich mal davon gehört und bin dann auch mal auf den Link gekommen. Und es ist halt auch von Animax veranstaltet. Ja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, das ist eigentlich mehr so ein reines Cosplay-Treffen, habe ich jetzt gedacht. Also ich weiß ja nicht. Aber ich denke mal, wenn es Animax macht... Nee, das ist eine riesige Anime- und Manga-Messe, Börse, Treffen. Nicht nur für Cosplayer, auch. Aber nicht nur. Naja, also ich finde es auf jeden Fall interessant und ich bin auf jeden Fall dafür. Also jetzt sind wir schon mal die ganzen User-Treffen eingegangen, alle möglichen. Und ja, dann würde ich sagen, dann sind wir jetzt schon mal... Haben wir genug Outro gemacht und ich würde sagen... Diese Woche fällt das, was haben wir letzte Woche gemacht, aus. Ist auch nicht so richtig. Ja, ich finde es immer ein bisschen sinnlos, weil die meisten Leute ja dann sowieso viel zu tun haben mit Schule oder Arbeit. Und deswegen habe ich ja gerade so themisch reingepackt, ne, da wir gar nicht so richtig auf die Idee kommen, das zu, um dann auch das Outro länger. Ja, finde ich auch eine gute Idee. Ein Thema ins Outro, das finde ich auch eine ganz gute Idee. Aber... Genau, ich habe jetzt Elfenlied übrigens fertig geschaut. Jetzt gehe ich mal ein bisschen auf die anderen Animes, die ich so geschaut habe die Woche. Also jetzt doch die Woche. Elfenlied habe ich nämlich fertig geschaut irgendwie mal. Und ich muss sagen, Story ist echt gut, aber irgendwie ist es nicht so das Verhältnis zwischen den Genres, die mir gefallen quasi. Also ich finde, es ist nicht so zwischen Action und Echi so die richtige Mischung. Also... Ich konnte den leider nicht so ganz genießen, so wie ich andere Animes genossen habe, so wie Ich fand es so eine Mischung zwischen Death Note und Dears vielleicht. Alles noch ein bisschen extremer gestaltet, aber hat gute Rezensionen auf Amazon, aber war nicht so ganz mein Ding vielleicht. Naja. Trotzdem empfehlenswert. Ja, also wer den nicht kennt, sollte ihn anschauen und wer mindestens 18 ist oder ihn von Oder seinen auch Eltern nicht. oder ihn von seinen Eltern aus anschauen darf, sag ich mal so, sollte ihn vielleicht mal anschauen und vielleicht auch den ein oder anderen blutigen Anime nicht verabscheut. Ja. Dann, ja, ich würde sagen, Noch die, ja, würde ich habe ich zwar noch ein sagen, paar das ist das andere, Ende, ich habe oder? zwar noch ein paar andere Mangas gekauft, ich habe Zelda einen Band gekauft, weil ich nie als Kind Zelda gespielt habe auf Gameboys und irgendwie nie dazu gekommen bin und jetzt wollte ich doch mal was von Zelda haben und jetzt habe ich es rumliegen. Dann habe ich mir Full Metal Alchemist, Band 1 und 2 habe ich jetzt im Regal stehen und dann habe ich hier Death Note, irgendein Lexikon, How to Read 13 habe ich jetzt auch noch. Also bei mir wird es immer voller. Auch mal mit anderen Sachen und ja, da arbeite ich mich jetzt durch, so wenn ich mal Zeit habe. Dann würde ich sagen, das ist das Ende des Casts, oder? Nein. Also dann haben wir noch das nächste Mal. Schaltet uns natürlich auch nächste Woche wieder ein. Wir versuchen mal ein paar mehr Zuhörer aufzutreiben, wenn ihr mitmachen wollt oder dann müsst ihr euch diesmal an mich melden. Infinity heiße ich im Forum. Vielleicht übersieht man mich nicht. Und im Skype auch, in den Chats. Vielleicht, dass ihr euch dann an mich wendet, weil Philipp ist nächstes Wochenende auch nicht dabei und wir brauchen unbedingt weitere Zuhörer, damit das Ganze ein bisschen lebendiger und witziger ist nächste Woche. Und ja, dann hoffen wir da auch noch, dass Sarah vielleicht mit dabei ist, Michaela mit dabei ist, die schon lange nicht mehr dabei war, muss ich sagen. Sie Also, wollte ja heute dabei sein, aber ja. hat's wohl Nadel, verpasst. Moni, die müssen auch wieder mitmachen. Also brauchen. Wir haben zwar viele potenzielle Leute, die dabei sind, aber scheinen Ich alle. werd wahrscheinlich dabei sein. Ja, das ist natürlich super. Ich bin auf jeden Fall ganz sicher dabei. Für mich steht das außer Das Frage. Thema Thema. Film 13, oder? Nee, ich habe jetzt dieses Mal wollte ich ja so ein offenes Diskussionsthema machen mit diesen. Ob YouTube der Anime-Szene vielleicht schadet oder ob das ganze Raubkopiererei schadet, ne? Weil das ist so alltägliches Thema in unserem Anime-Forum. Ja, man lädt sich da mal die neueste Folge und so runter und vielleicht fragen wir uns nächste Mal das Thema und gehen es richtig ausführlich durch, ob das natürlich so gut ist für unser Hobby Anime und Manga oder ob es schadet, weil eben dadurch Geld vielleicht verloren geht. Also scheinbar geht es verloren, so meinen zumindest die Industrien. Aber ob wir das vielleicht mal durchgehen und ausführlich durchsprechen, weil so ein Diskussionsthema hat man noch nicht so ein ganz gutes. Stimmt, das wäre auch mal ganz interessant. Dann nehme ich trotzdem teil. Ja. Ja, also vielleicht habe ich jetzt schon das ein oder andere Interesse geweckt für nächste Woche. Auf jeden Fall schaltet nächsten Sonntag wieder ein. Und ansonsten, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.